Ein Sprecher des Ministeriums für Staatsschutz der TVRK veröffentlichte am 5. Mai eine Erklärung im Zusammenhang damit, dass vor kurzem ein schreckerregendes Terroristennetz verhaftet wurde, das der US-amerikanische Geheimdienst CIA und der südkoreanische nationale Nachrichtendienst NND heimlich in die TVRK eingeschleust hatten, um gegen das höchste Führungsgremium der Republik einen Staatsterror mittels der biochemischen Substanzen zu verüben. Die Erklärung hat gekürzt folgenden Wortlaut: Der mörderische südkoreanische nationale Nachrichtendienst degenerierte in Verschwörung mit der CIA im Juni 2014 einen Bürger der TVRK namens Kim, der damals Arbeiter eines postwirtschaftlichen Betriebes der Republik in der Region Chabarowsk der Russischen Föderation war, ideologisch, engagierte ihn als seinen Agenten und verwandelte ihn in einen Terroristen, der erfüllt von Hass und Rachegefühl gegen die Führungsspitze der TVRK ist. Die Leute von NND diskutierten mit Kim über den Plan, dass dieser nach der Heimkehr bei den Veranstaltungen am Sonnenpalast Gumsosan, der Militärparade und Massenkundgebung einen Bombenterror gegen das Führungsgremium der Republik ausüben wird. Insbesondere gab der NND seinem eingekauften Mann die Informationen und Anweisungen, dass die Ermordung mittels der biochemischen Substanzen wie radioaktiven oder nanoförmigen giftigen Mitteln nicht in der direkten Nähe der Führungsspitze die beste Methode sei, dass dann in 6 Monaten oder in einem Jahr ein tödliches Ergebnis zu beobachten sei, dass man anhand einer einzigen genauen Information durch Zusammenarbeit mit der CIA die biochemischen Substanzen hinzufügen könne, dass nur die CIA die Zusammensetzung der für Terror bestimmten biochemischen Substanzen kenne und sie produzieren könne und dass für die Lieferung der Ausrüstungen, Materialien und Gelder zum Terrorangriff gegen die Staatsführung ausschließlich der NND zuständig sei. Dann übergab der Geheimdienst Südkoreas seinem Agenten durch 2-malige Sendungen das Geld in Höhe von 20.000 US-Dollar und eine Satellitenfunkanlage, die er meistern musste. Danach trat der NND mit seinem Agenten Kim, der in Pyongyang zurückkam, durch Satellitenfunkanlage in Verbindung, teilte ihm in Januar, Mai, August und September 2016 die Bezeichnungen der Terroroperation gegen die Führungsspitze, allerlei Terrormethoden mittels der biochemischen Substanzen und die Methoden zur Anwerbung des direkten Terroristen und zur Eindringung in die Veranstaltungsorte mit und wies ihn an, dabei eine höchst effektive, erfolgversprechende und sichere Methode auszuwählen. Die andere Anweisung am 12. August 2016 lautete, möglichst viele ausführliche und konkrete Daten und Angaben für die Realisierung des biochemischen Terrors, wie die Umgebung der Orte mit vielen Veranstaltungen, den Zustand der Überwachung und die Ordnung und Prozedur der Veranstaltung zu schicken, damit der südkoreanische Geheimdienst in Zusammenarbeit mit der amerikanischen CIA einen optimalen Weg finden kann. Der Agent vom NND Cho Gi-chol und sein Spitzel Ho Gang-hae, der als Chef der Handels GmbH Nasca in Qingdao getarnt ist, trafen sich im März und April dieses Jahres in der chinesischen Grenzstadt Dandong mit einem Terrorkomplizen, gaben ihm eine neue Satellitenfunkanlage und 50.000 US-Dollar über, schlossen mit ihm für die Errichtung eines Verbindungsstützpunktes im Ausland einen Vertrag ab und ermöglichten ihm, Anfang Mai zuerst die dafür notwendigen Anlagen und Materialien einzuführen. Der Chef des südkoreanischen nationalen Nachrichtendienstes Ri Byung-ho belobigte den Terrorverbrecher als sein wertvolles Wesen für die Nation und den NND und organisierte persönlich die Terroraktion. Die Akteurin der Operation waren ein Teamchef von NND namens Han und der NND-Agent Cho Gi-chol. Die Mordanweisungen an den Terroristen für die Vollstreckung der Operation beliefen sich auf über 80 Male. Da der äußerste Wahnsinn der Geheimdienste der USA und Südkoreas den unverzeihlichen und gefährlichen Stand erreicht hat, wird das Ministerium für Staatsschutz ihre fanatischen Terroristen, die die höchste Würde der TVRK verletzen wollen, bis zum Letzten herausfinden und sie erbarmungslos vernichten. Das Ministerium für Staatsschutz hält die Verteidigung des Führers, der Gesellschaftsordnung und des Volkes für sein Leben. In Widerspiegelung des Willens der Armee und Bevölkerung der TVRK, die mit dem Hass und der Empörung über die verruchten Mörder erfüllt sind, wird es alle Organisatoren, Teilnehmer und Anhänger der Intrige für den extremen Staatsterror ausfindig machen und mit eiserner Faust unbarmherzig zerschlagen, auch wenn sie in einer Ecke oder einem Schatten dieses Planeten versteckt sind. Von diesem Zeitpunkt an wird der gerechte Antiterrorkampf für die Ausrottung der intriganten Geheimdienste der USA und Südkoreas, der in der Welt höchst niederträchtigen und böswilligen Terrororganisationen, beginnen. Wenn die Feinde die Warnung der TVRK und den gemeinsamen Wunsch der Menschheit außer Acht lassen und weiterhin provozieren, werden sie das jämmerlichste Ende in der Geschichte erleben.